Dialoge Seite 73. Man muss das Talent haben, sich von allen Parteien die freiheitlichen Redensarten anzueignen, mit denen sich diese gegen die Regierung ausrüsten. Man muss damit die Völker bis zur Ermüdung, bis zum Abscheu sättigen. Man spricht heute oft von der Macht der öffentlichen Meinung. Ich werde dir zeigen, dass man sie alles, was man will, äußern lassen kann, sobald man die geheimen Fäden kennt. Aber bevor man daran geht, sie zu leiten, muss man sie betäuben, durch auffallende Widersprüche unsicher machen, auf sie mit fortwährenden Ablenkungen einwirken, sie durch verschiedene Aufregungen jeder Art blenden, sie auf ihren Wegen unmerklich irreführen.